Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute mit Bernd Pirat und dem Wirkungstreffer. Einen kleinen Ankündigungspodcast. Stell dich am besten erstmal vor und dann können wir darüber reden, worüber es geht. Ja, ich bin Janis Milios, laufe unter dem Nickname Wirkungstreffer, bin Verwaltungspirat hier im Rhein-Erft-Kreis und hier auf dem flachen Land mehr oder weniger. Ja, gut, gehen wir da ganz Eingemachte. Du möchtest mit mir über ein Barcamp sprechen, das demnächst ansteht und die Werbetrommel rühren, damit auch viele, viele Piraten fleißig kommen. Worum geht's genau? Ja, also wir haben bei unseren Besuchen in den Haupt- und Finanzausschüssen hier in den Kommunen haben wir stellenweise nach einer halben Stunde die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es eine ungemein dichte Materie ist. Kommunalpolitik wegen dem Vergaberecht sowieso und dann nochmal Kommunalfinanzen obendrauf, das ist sehr schwierig. Mit Blick auf die Kommunalwahlen im Jahr 2014 oder 2015 hier in NRW ist uns dann schon ein bisschen schummrig geworden, wenn wir dann gedacht haben, dass viele von uns blutigen Amateuren dann in den Räten sitzen und auch für die Bürger eine kompetente Politik machen wollen. Kompetent? In diesem Zug bezogen auf die Finanzen? Ja, eben, weil Finanzen sind das Alpha und Omega der Kommunalpolitik. Und wenn wir irgendwas fordern, machen wir einfach keine seriöse Politik, wenn wir nicht auch direkt auf den Faktor Finanzen dazu eingehen. Vor allem, wo das ja gerade auch immer der allergrößte Kritikpunkt an irgendwelchen Stadt- und Gemeinderäten oder auch Kreisräten ist, ne? Ja, und weil es ja auch irgendwo im Zentrum piratiger Politik liegt. Wir sagen, wir wollen eine nachhaltige Politik. So, und das heißt, nachhaltig ist halt nicht nur ökologisch, das meint auch ökonomisch nachhaltig. Dass wir da halt nicht zukünftigen Generationen für Ideen, die wir verwirklichen, auch gute Ideen, die wir verwirklichen wollen, im Grunde genommen eine Riesenbürde auflasten. So, und das, was wir zurzeit hier in den Kommunen sehen, ist, dass unglaublich viel Geld versenkt wird für kommunale Investitionen, wo sich einfach dieser Nachhaltigkeitsfaktor nicht direkt erschließt. Und da wollten wir ja eine andere Politik machen, wir Piraten, und einfach um den Mitgliedern die Werkzeuge in die Hand zu geben, um so eine Politik zu machen, haben wir uns überlegt, wollen wir dieses Barcamp Kommunalfinanzen veranstalten, um diesen ganz normalen Bürgern auch einen Einstieg in die Thematik zu ermöglichen. Okay, gut. Jetzt komme ich zu eurem Barcamp. Was kann ich da denn genau lernen? Was wird da im Einzelnen, was für Vorträge gibt's da? Ja, wir konnten insgesamt 4 Vortragende gewinnen. Das wäre einmal, viele von euch werden ihn kennen, Andreas Graf, auch als Wintermute bekannt, ein Mitarbeiter unserer NRW-Piratenfraktion. Der wird das Ganze starten am Samstag mit einer Einführung in die Kommunalfinanzen über Begriffe und Verfahren zu dem Thema, also dass man so dieses kleine Einmaleins der Kommunalfinanzen versteht, damit alles, was folgt, die weiterführenden Vorträge, damit man da auch weiß, wovon da gesprochen wird. Samstagmittag, Nachmittag rum wird dann der Stadtkämmerer der Stadt Brühl, Dieter Freitag, etwas sagen über die neue kommunale Finanzordnung. Die neue kommunale Finanzordnung ist ganz kurz erklärt ein Bilanzierungssystem, das die bisher übliche Kameralistik abgelöst hat. So, und da geht's einfach um das Thema, wie lese ich einen Kommunalhaushalt? Was ist Kameralistik? Siste, dafür haben wir dieses Barcamp ja auch veranstaltet. Kameralistik ist eine bestimmte Art und Weise, wie man Bilanzen aufstellt. So, und bisher oder bis vor wenigen Jahren ist in den Kommunen halt gehaushaltet worden nach dem Bilanzierungssystem der Kameralistik. So, und inzwischen gibt es das Bilanzierungssystem der neuen kommunalen Finanzordnung, das nach anderen Regeln funktioniert. Und den Unterschied dazwischen, den wird der Herr Freitag halt auf diesem Barcamp erklären. Gut, alles klar. Was gibt's dann Samstagnachmittag zu hören? Samstagnachmittag konnten wir Mechthild Stock, gewinnen, einen Vortrag zu halten. Sie leitet das Büro für Kommunalberatung und hat sich spezialisiert auf die Beratung von Kommunen in Fragen der Kommunalfinanzen. Sie wird uns erklären die Auswirkungen des demografischen Wandels auf Kommunalhaushalte. Also mit welchen Entwicklungen müssen wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten rechnen, speziell in Bezug auf Kommunalhaushalte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels. Also welche Umwerfungen wird es da geben? Also was unser Vorgespräch bereits gesagt hat, das wird ein sehr interessanter und sicherlich auch zum Nachdenken anregender Beitrag. Sonntag geht's dann weiter wieder mit Andreas Graf vormittags und da wird er Ansatzpunkte der Piraten in Fragen der Kommunalfinanzen vortragen. Also auch bis aus unseren bisherigen Erfahrungen in den Räten und Ausschüssen, wo können Piraten in Finanzfragen ansetzen auf kommunaler Ebene? Wo können wir mehr Transparenz fordern? Wo können wir die Bürger einbinden? Also was sind da bisher für Erfahrungen gemacht worden und wie kann man neue Ideen in den kommunalen Finanzen umsetzen? Sonntagnachmittag wird dann Pascal Powrosnik vortragen, bekannt als Robby Kraus, Mitglied unserer Stadtratsfraktion in Münster. Und der wird sich beziehen auf Transparenz und politische Vermittlung kommunaler Haushalte. Also wie vermittle ich Bürgern Fragen der Kommunalfinanzen so, dass sie es verstehen und dass sie auch meinen Argumenten verfolgen. Also der zweite Tag soll größtenteils den piratigen Fokus setzen. Gut, das hört sich ja schon mal mit Blick auf den Wahlkampf und auch die Arbeit 2014, wie gesagt, sehr, sehr spannend und interessant an. Wo müsste ich denn hinkommen, um daran teilzunehmen? Da müsste man hinkommen ins schöne Land zwischen Aachen und Köln, in Rhein-Erft-Kreis, das ist in Kerpenhorrem. Das ist ein Ort, der liegt an dieser Bahnstrecke zwischen Aachen und Köln, also ist relativ gut erreichbar und da ins soziokulturelle Zentrum. Und das Ganze ist am 13. und 14.10. jeweils ab 10 Uhr bis Open End, wahrscheinlich wird es so bis 18 Uhr, 19 Uhr dauern. Ja, und ich sehe auch gerade, dass ihr dann den Samstagabend ein Vernetzungstreffen habt und auch eine Bettenbörse, Mitfahrzentrale und so weiter fort auf der Wiki-Seite. Das findet man alles auf unserer Wiki-Seite und zu der kommt man, wenn man zu uns auf die Rhein-Erft-Piraten-Wiki-Seite kommt. Genau, ich werde sie auch nochmal im Blog verlinken, damit die Leute sie finden. Muss man sich voranmelden und wenn ja, bei wem und wo? Also man muss sich nicht ums Verrecken voranmelden. Wir werden da niemanden wegschicken, der ohne Voranmeldung ankommt. Allerdings wäre es schön, wenn man auf der Wiki-Seite sich eintragen könnte. Wenn man Probleme ein bisschen mit der Technik hat, dann wendet man sich einfach an einen der beiden Koordinatoren. Das sind entweder ich oder Bernd Superconductor. Unsere Adressen findet man auch auf der Wiki-Seite. Heißt der Bernd Superconductor oder Supersonductor? Superconductor, dachte ich immer. Wir haben uns nie über die Phonetik seines Nicks unterhalten. Ja, ich schaue nur gerade, weil seine E-Mail-Adresse auf der Wiki-Seite Superconductor ist. Also entweder ist die E-Mail-Adresse falsch oder er wird anders gesprochen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Das kann ich dann auch bestimmt ändern. Gut, alles klar. Es ist in der Tat der Superconductor. Alles klar. Ich sehe auch gerade die Adresse vom soziokulturellen Zentrum. Ist die Mittelstraße 23 bis 25 in Kerpenhorrem. Wo auch immer Kerpenhorrem ist. Aber das werden wir dann schon über Google finden können. Ja, das hat einen eigenen RE-Anschluss. Also es ist nicht ganz so die Pampa. Du möchtest jetzt hier auf nichts anspielen, oder? Nein, ich möchte hier auf gar nichts anspielen, um Himmels Willen. Gut, alles klar. Lassen wir das. Das ist auch hier unangebracht, würde ich sagen. Genau. Nein, schön, gut, wunderbar. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen, so zum Abschluss? Ich glaube, das ist schon alles. Jetzt sollen die Leute gefälligst kommen. Ja, ihr habt's gehört. Alle, die sich für die Kommunalarbeit und die Kommunalfinanzen interessieren, ihr habt nächstes Wochenende einen Termin in Kerpenhorrem, irgendwo zwischen Aachen und Köln. Erscheint zahlreich und sorgt dafür, dass wir ja das Piratige auch in die Räte tragen. Das ist so ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Genau, bitte. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein und wünsche dir einen schönen Abend noch. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt.